Was wurde durch die Prophezeiungen über den Erlöser vorausgesagt? Durch die Prophezeiungen wurde über den Erlöser vorausgesagt, der Stamm und die Familie, aus der er hervorgehen sollte, Stamm Davids. Die Wurzel Jesse, des Isai, des Vaters von David, ja, im Advent immer wieder die Gebeten nach den Liedern haben, ja, Wurzel Jesse, sei gegrüßt, und so weiter im Deutschen. Also zur Zeit Christi dann so gut wie nicht mehr da war, aber der heilige Josef geht er mit der Mutter Gottes nach Bethlehem, weil sie wissen, dass sie aus dem Hause und dem Stamme Davids sind, ursprünglich. Josef wenigstens ist auch in Bethlehem aufgewachsen. Aber es war halt kein Königspalast mehr. Das Königtum war ja schon lange hin, das Königtum von Israel und Juda. Dann vorausgesagt der Ort und die Zeit seiner Geburt. Ja, der Ort, ist ja ganz klar in der Geschichte mit dem Herodes und den Heiligen Drei Königen klar wird, die Schriftgelehrten und so, die wissen das alle, lässt sie fragen, sie sagen, ja, in Bethlehem, im Lande Juda, wird er geboren werden. Nur, das interessiert sie irgendwie nicht, nur den Herodes aus bestimmten Gründen. Aber wissen tun sie es eigentlich. Sie werden es dann nicht sehen und einsehen wollen bis zum Schluss. Die Zeit seiner Geburt, zum Beispiel durch den Propheten Daniel, ziemlich genau die Zeit angegeben, einige hundert Jahre noch von damals weg. Seine Wunder und die genauesten Umstände seines Leidens und seines Todes, wenn man allein an den Psalm 21 denkt, am Freitag in der Früh im römischen Privier gebetet wird oder dann in der Karwoche immer wieder, ja, bis hin zur Tatsache, dass die Soldaten, die dann Christus bewachen, wo er am Kreuz hängt und leidet, über sein Gewand, das ohne Naht ist, in einem Stück gewebt worden ist, von der Mutter Gottes offensichtlich, dass sie darüber das Los werfen, das nicht zerteilen. Sie haben vier Teile gemacht aus seinen Gewändern, seinen Kleidern und das schöne Gewand aber, das in Trier ist, der heilige Rock, dort verehrt wird. Das wollten sie nicht zerstückeln, sondern sie haben darüber das losgeworfen, genauso ist es in einem Vers im Psalm 21 auch vorausgesagt, diesem langen, relativ langen messianischen Psalm. Es gibt mindestens 7 Psalmen, die ganz klare Voraussagungen im Hinblick auf Christus enthalten. Viele andere enthalten auch einzelne Stellen, aber hier Psalm 2, Psalm 21 und andere 109, da ist es eben ganz eindeutig und offensichtlich. Viele seiner Wunder, ja, auch seine eigene Auferstehung, Psalm 15, lässt den Heiligen nicht die Verwesung schauen lassen. Seine Auferstehung und seine Himmelfahrt und sein geistiges, allumfassendes und ewiges Reich, zum Beispiel Psalm 71 oder 2, nämlich die heilige katholische Kirche. Ja. Psalm 44, der Kirche genauso auf die Mutter Gottes wie auf Christus bezieht. Ja. Sehr, sehr vielen Festen im Brevier und in den Messtexten.